Viele waren dabei. Ein Hörspiel von Christian Bock. Meine Damen und Herren, es wird hier von einem Mord die Rede sein. Da Sie es gewöhnt sind, täglich von Morden zu hören oder zu lesen, werden Sie das nicht weiter ungemütlich finden. Aber vielleicht ist es ratsam, Ihnen zu sagen, dass es kein Mord ist, der Anspruch auf Größe, auf politische Bedeutung oder auf tragisches Format erhebt. Es ist ein kleiner, ein banaler Mord, wie man ihn in den Morgenzeitungen gelegentlich unter der Überschrift »Mord aus Eifersucht« liest. Seriöse Blätter opfern solcher Sache nur einige Zeilen und betonen damit ihre Bedeutungslosigkeit. Trotzdem, es handelt sich um einen regelrechten Mord. Ein Mensch wird umgebracht. Man wird also in keinem Fall sagen können, dass das ganz ohne Bedeutung ist. An der Geschichte, die Sie nun hören werden, oder sagen wir an dem Mord, der darin geschieht, sind viele beteiligt. Oh, Moment mal eben. Beteiligt, sagen Sie. Wieso denn beteiligt? Das ist ja allerhand, einfach zu behaupten, wir sind beteiligt gewesen. Wie kann er denn sowas sagen? Da hat Frau Meyers völlig recht. Ein ziemlich starkes Stück, muss ich schon sagen, so etwas zu behaupten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich etwas deutlicher sagen, was ich meine. Na, ich finde, das war schon ganz schön deutlich. Das hat sich ganz genauso angehört, als ob wir mitgeholfen hätten, einen umzubringen. Das ist überhaupt so ein moderner Dreh. Irgendwelchen Leuten, die faktisch gar nichts getan haben, die Schuld anzuhängen. Ja, das ist wahr. Sagen Sie mal, was haben wir denn getan? Nichts. Nein, nein, nein, nein. Sie haben alle nichts getan. Gar nichts. Na also, er gibt's ja zu. Aber lassen Sie mich doch einmal aussprechen. Nicht mehr nötig. Wenn Sie sagen, wir haben nichts getan, gut, dann ist ja alles in Ordnung. Na, das wäre ja noch schöner. Er hat es ja zurückgenommen. Ich weiß, Sie haben ein gutes Gewissen, davon bin ich fest überzeugt. Aber lassen wir das jetzt. Es handelt sich übrigens nicht um einen Mord, der schon geschehen ist, er soll erst geschehen. Jedenfalls hat ein Mann namens Breckwold eben in Hilmers Bierstuben erklärt, er suche einen gewissen Bernhard Jeschke und werde ihn umbringen, sobald er ihn gefunden habe. Nach dieser Erklärung hat er das Lokal verlassen. Niemand hat ihn daran gehindert. Nur ein junger Mann, der Robert heißt, findet nachher, dass man ihn eigentlich nicht einfach so hätte gehen lassen dürfen. Wieso denn nicht? Aber er hat doch ganz klar gesagt, dass er ihn umbringen will. Das haben wir doch alle gehört. Sowas hört man doch am besten gar nicht, wissen Sie. Aber wenn wir doch alle wissen, dieser Breckwold lauert jetzt draußen nur darauf, dass Jeschke nach Hause kommt. Draußen soll er machen, was er will, aber nicht hier drin. Ob das nur draußen oder hier drinnen passiert, das kann man doch nicht einfach passieren lassen, hören Sie. Das geht doch nicht. Das muss man doch irgendwie verhindern. Na ja, aber wie denn? Wie stellen Sie sich denn das vor? Was sollen wir denn da machen? Ja, das weiß ich im Moment auch nicht, aber irgendetwas, das muss man doch. Wieso muss man? Da kommt ja irgendeiner rein und quatscht was davon, dass einer ihm seine Braut weggeschnappt hat und dass er ihn umbringen will, diesen... Ja, wie heißt er denn eigentlich? Jeschke. Ja. Der wohnt im selben Haus wie ich, da drüben an der Ecke. Ja, an sich kenne ich ihn ja auch nur flüchtig. Wie man ihm jemanden kennt, der einen Stock tiefer wohnt. Ne? Ja, wenn Sie nicht weiter kennen, was regen Sie sich denn überhaupt so auf? Aber das spielt doch gar keine Rolle, hören Sie. Wenn einer mal trinken ist, dann holt man ihn auch nicht bloß raus, wenn man ihn kennt. Na, nur hören Sie aber auf. Wenn ich bloß wüsste, wo der Jeschke ist... Dann könnte mir doch wenigstens warnen. Moment mal, seine Wirtin. Vielleicht weiß die, wo er hingegangen ist. Darf ich mal eben vorbei? Ja, natürlich. Komisch. Sein ganzes Leben lang trifft man Leute, die einem einreden, dass man zu irgendwas verpflichtet ist. Im Krieg seinen Kopf hinzuhalten. Genau. Im Frieden rechtwillig über die Straße zu gehen. Ein ehrlicher Mensch zu bleiben, für seine Bildung was zu tun, nicht auf den Boden zu spucken. Was weiß ich noch. Das ist doch wahr, mein Herr. Jetzt soll man verpflichtet sein, von unserem Bier wegzurennen und irgendwas zu machen, weil da einer verrückt spielt, den wir nicht kennen. Und einen umbringen will, den wir auch nicht kennen. Genau das. Was haben wir denn damit zu tun? Frau Meyers, verstehen Sie doch, es ist nämlich wahnsinnig wichtig. Ich muss wissen, wo Herr Jeschke hingegangen ist. Also, es tut mir leid, ich sag Ihnen ja, er hat mir nur so ganz nebenbei gesagt, wo er hingehen wollte. Und wie das Lokal hieß, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber Sie sagten doch eben, es lag Ihnen schon auf der Zunge. Oh. Na bitte, denken Sie doch nach, vielleicht fällt es Ihnen noch ein. Ich habe ja nachgedacht und es fällt mir nicht ein. Frau Meyers, wenn nachher etwas passiert... Dann machen Sie sich vielleicht Vorwürfe, dass Sie nicht genug nachgedacht haben. Nein, das glaube ich nicht. Ich will Ihnen mal etwas sagen, junger Mann. Ein Untermieter kriegt bei mir schon allerhand geboten für sein Geld. Aber für 60 Mark Miete im Monat auch noch um sein Leben bangen, das geht doch ein bisschen zu weit. Ja, aber... Frau Meyers, kommen Sie mal! Ja, ich komme! Sie hören's, ja, ich muss rein. Ich habe meine Damen da zum Bridge spielen. Ja, entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich meine, wenn es nicht so wichtig wäre, dann würde ich Sie bestimmt nicht länger aufhalten. Ob so wichtig ist, wie Sie sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls kann ich Ihnen so und so nicht helfen. Also Moment nur noch. Wenn Ihnen das Lokal noch einfällt, bitte rufen Sie doch dann Herrn Jeschke an und sagen Sie ihm, dass er auf keinen Fall heute Abend nach Hause gehen soll, weil dieser Breckwald hier irgendwo auf ihn lauert und gesagt hat, dass er Ihnen... Ich weiß. Sie haben mir ja den ganzen Roman erzählt. Also auf Wiedersehen. Wer könnte denn sonst vielleicht noch wissen, wo er hingegangen ist? Keine Ahnung. Vielleicht bei Lohmanns drüben. Da können Sie ja mal fragen. Also auf Wiedersehen. Das hat aber gedauert. Ja. Sie geben, Frau Meyers. Also, ja. Was wollte denn der junge Mann von Ihnen? War es etwas so Dringendes? Ach, das war wegen meines Untermieters, wegen Herrn Jeschke. Der junge Mann behauptete eben, irgendjemand wollte ihn umbringen. Gemischt haben Sie aber jetzt genug. Umbringen? Sie würden doch sowas auch nicht glauben, nicht wahr? Ach, warum nicht? Das gibt es doch. Also spielen wir nun eigentlich oder erzählen wir uns was? Ja, ich gebe ja schon. Herr Lohmann, ich meine, wenn man weiß, es kann so etwas passieren, so ein Mord, ja... Hm. Da muss man das doch verhindern. Man muss es doch wenigstens versuchen. Ja, da haben Sie natürlich irgendwie recht. Verhindern? Wie wollen Sie das denn verhindern? Ja, da hat meine Frau natürlich auch irgendwie recht. Passen Sie auf, ich habe mir das genau überlegt. Ja. Jeschke kann doch nur nach Hause kommen mit der Untergrund, mit der Straßenbahn oder zu Fuß. Ja. Wenn sich also einer an den U-Bahn-Ausgang stellt, einer an die Straßenbahnhaltestelle und einer an die Straßenkreuzung vorne, dann müssen wir ihn doch abfangen können, bevor was passiert. Abfangen? Ja, das müsste gehen. Also, das müsste man tun. Ja, sehen Sie, aber alleine kann ich das natürlich nicht. Ich muss noch zwei finden, die Jeschke kennen, die wissen, wie er aussieht. Kommen Sie mit, Herr Lohmann? Natürlich komme ich mit. Und wo wollen Sie einen Dritten herkriegen? Ja, das stimmt ja nun auch wieder. Ja, wir müssen eben einen finden. Wissen Sie nicht irgendeinen? Einen, der ihn kennt. Kennt, warten Sie mal. Ja, und wenn der Herr Jeschke erst um 3 Uhr in der Nacht nach Hause kommt? Ja, das ist allerdings wahr. Man kann nicht wissen, wann er kommt. Ja, und wenn wir bis 4 Uhr früh warten müssten, das ist doch wichtig genug. Ja, das ist allerdings auch wahr. Ich komme mit. Paul, du kannst doch nicht bis weiß ich wann auf der Straße herumstehen und dir sonst was dabei holen. Kommt gar nicht in Frage. Dazu bist du viel zu anfällig. Na ja, ein bisschen anfällig, das bin ich vielleicht. Du bist es. Ich sage ja, ich bin es wohl. Aber ich meine, wenn es um so eine Sache geht, dann... Also, Herr Lohmann, wenn Sie mitkommen wollen, dann müssen Sie jetzt mitkommen. Jetzt gleich. Ja, das ist natürlich richtig. Paul, du hast ja noch nicht mal zu Abend gegessen. Das stimmt, das habe ich noch nicht. Na, aber, also, ich gehe jetzt in die Küche und mache dir dein Essen. Also, Hören Sie, ich persönlich würde ja mitgehen. Sofort würde ich das. Aber meine Frau, die ist so ängstlich, wissen Sie. Sie kommen also nicht mit? Sie haben es doch gehört, meine Frau will es absolut nicht. Was soll ich denn da machen, wenn ich jetzt einfach mitgehen würde? Ich meine, trotzdem, schön, das könnte ich natürlich. Aber was glauben Sie, was dann hier los wäre? Vorgestern zum Beispiel, da komme ich doch aus dem Büro eine Stunde später nach Hause als sonst. Also, ich bin noch nicht ganz zur Tür rein. Wiedersehen. Hallo! Hören Sie... Na? Mal. Ist er gegangen? Ja, auf einmal. Ich habe ihm gerade was erzählt und mittendrin, da ging er. War ja auch nicht besonders interessant, was du ihm da erzählt hast. Wieso? Hast du gehört, was ich ihm... Setz dich lieber zu Tisch. Tut mir leid. Herr Direktor, verstehen Sie doch bitte. Es ist doch dringend. Also, hören Sie mal, Sie rufen mich hier einfach in meiner Privatwohnung an, auch noch mitten am Abend, und erzählen mir da irgendwelche wilde Räuberpistole. Ich meine, was soll ich damit? Aber ich sagte Ihnen doch, ich habe selber gehört. Ich weiß. Aber jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Herr Jeschke ist mein Angestellter und von morgens 8 bis nachmittags um 5 bin ich für sein Leben und seine Sicherheit in gewissen Grenzen verantwortlich und habe dementsprechende Versicherung abgeschlossen. Hören Sie mich noch? Ja, natürlich, Herr Direktor. Aber für irgendwelche privaten Betriebsunfälle nach Büroschluss bin ich nicht zuständig. Verstehen Sie? Absolut nicht zuständig. Aha, ja. Es interessiert Sie also nicht? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, nein, es interessiert mich gar nicht. Tut mir leid. Überhaupt, was ist das für eine sonderbare Zumutung? Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, ich hole noch meinen Wagen aus der Garage und stelle mich wie ein Weihnachtsmann an irgendeinen U-Bahn-Ausgang, um einem meiner Angestellten für sein Privatleben Ratschläge zu geben. Sie sind wohl nicht gescheit. Und wenn Herr Jeschke morgen nicht im Büro erscheint, weil er nicht mehr erscheinen kann, weil es passiert ist, was ich Ihnen sagte, was machen Sie dann? Das will ich Ihnen genau sagen, was ich dann mache. Ich gebe der Buchhaltung Bescheid, dass ich Herrn Jeschke aus der Lohnliste streichen kann. Das mache ich. Guten Abend. Ich verstehe nicht, warum du mir den Revolver jetzt auf einmal nicht verkaufen willst. Ich weiß nicht, Breckwald. Ich habe so ein komisches Gefühl dabei. Was meinst du damit? Das ist doch auffällig, das Ganze. Findest du nicht? Was soll denn daran auffällig sein? Ich weiß, dass du einen Revolver hast, den du verkaufen willst. Ich rufe dich vorhin an deswegen. Du sagst, ja, den kannst du haben. Komm in einer halben Stunde vorbei. Und jetzt? Auf einmal willst du mir nicht verkaufen. Was soll denn das? Ich habe nicht einmal über den Preis mit dir gehandelt. Eben. Das ist doch auffällig. Dass du einen Preis nennst und ich sage, gut, dafür nehme ich ihn? Das ist nicht alles, was mir aufgefallen ist. Was du nicht sagst, was denn noch? Wenn du mir am Telefon sagst, in einer halben Stunde kann ich den Revolver haben, dann rechne ich doch damit. Dass du ihn kriegst? Ja. Heute Abend noch? Ja. Das fällt mir eben auf. Es scheint ja, dass du ihn ganz schnell und ganz dringend brauchst. Gott, dringend? Was meinst du mit dringend? Ich merke doch die ganze Zeit, dass du das Geschäft unbedingt jetzt gleich machen willst. Warum denn? Muss ja nicht heute Abend sein. Oder? Ich bin immer dafür, dass etwas gleich erledigt wird. Was willst du eigentlich mit dem Schießeisen? Du fragst aber komisch. Was du damit willst? Was hast du denn damit gewollt bis jetzt? Willst du irgendwas Bestimmtes damit? Wieso? Vielleicht heute Abend noch. Verkaufst du mir das Ding jetzt oder nicht? Ich gehe kein Risiko ein. Das Geld habe ich doch bei mir. Das meine ich jetzt nicht. Sondern? Nehmen wir mal an, du machst irgendeine Dummheit damit. Was soll denn das? Dann stellen Sie zuerst mal fest, von wem du den Revolver hast. Das ist mein Risiko dabei, verstehst du? Und deswegen frage ich, was willst du eigentlich damit? Und ich frage nur, verkaufst du ihn mir oder nicht, also? Wie geht's, Margret? Das weiß ich doch nicht. Ach so, stimmt ja. Ihr seid ja auseinander. Hatte ich im Moment ganz vergessen. Soll das jetzt? Ich denke, wir reden hier über ein Geschäft. Wie heißt er eigentlich noch, mit dem sie jetzt geht? Jeschke, nicht? Was das jetzt soll, will ich wissen. Breckwood, du musst noch bedeutend ruhiger werden. Sonst können wir heute kein Geschäft miteinander machen. So ein Ding, das geht nämlich manchmal von selbst los, wenn einer so nervös ist wie du jetzt. Da soll man nicht nervös werden, wenn du so ein Theater machst. Ich weiß ja, dass die Sache mit Margret dich ziemlich umgeschmissen hat, aber du willst dich ja wohl deswegen nicht umbringen, hm? Mich? Oder jemand anderes? So, hör mal, das ist doch... Wie kommst du auf sowas? Ich bin doch nicht verrückt. Es ist nie so genau sicher, ob einer verrückt ist oder nicht. Mich interessiert es jetzt nur, ob wir das Geschäft miteinander machen oder nicht. Breckwald, ich will dir was sagen. Wenn ich das Geld nicht verdammt nötig hätte. Aber ich habe es nötig. Na also. Warum nicht gleich so? Pass mal auf. So macht man's auf. Ins Magazin reinschieben und wieder einschnappen lassen. Und hier entsicherst du. Kenn mich aus. Hallo? Woher denn? Aus dem Krieg, woher sonst? Ach so. Nein, was Sie nicht sagen. Ist das wahr? Aber ja, natürlich, sonst wäre ich doch nicht hergekommen. Hat Herr Jeschke heute Abend Fräulein Margret hier abgeholt? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. Meine Schwester? Glaube ich auch nicht. Helene? Meine Schwester kommt gleich und dann können wir sie ja fragen. Aber ich glaube bestimmt, Fräulein Margret ist allein weggegangen und hat sich dann irgendwo in der Stadt mit Herrn Jeschke getroffen. Aber hören Sie doch früher bitte. War es ja der Herr Breckwold, der sie abgeholt hat. Ja, ich weiß. Er ist ja so ganz freundlich, aber irgendwie ein merkwürdiger Mensch. Ja, ich wir weiß haben schon es nicht. Beide verstehen können, dass Fräulein Margret sich von ihm getrennt hat. Aber dass ihn das so getroffen hat, das hätte ich ja nie gedacht. Ja, aber das ist doch jetzt uninteressant. Sehen Sie, ich überlege nämlich... Uninteressant? Isa, mach dich fertig. Wir müssen müssen gleich gehen. Ja, ich bin ja schon fertig. Wir wollen nämlich ins Kino, wissen Sie. Aber hören Sie doch bitte. Ich habe mir nämlich überlegt, Herr Jeschke bringt doch vielleicht Fräulein Margret erst hierher, bevor er nach Hause fährt. Und Sie können doch hier vom Fenster aus den Eingang übersehen. Es kommt doch darauf an, Herrn Jeschke zu warnen. Ja, ja, das verstehe ich schon, aber das wird nicht gehen. Bist du fertig? Ja, ja, ich ziehe mir ja den Mantel schon an. Darf ich Ihnen vielleicht helfen? Oh, danke, das ist sehr nett. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Ach, es ist ein Film, wissen Sie. Alle unsere Bekannten haben uns gesagt, den dürften wir nicht verpassen. Und heute Abend läuft er zum letzten Mal. Nur sonst hätten wir ja vielleicht auch morgen gehen können. Bist du fertig, Isa? Es wird Zeit. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie vielleicht gesehen, ob Fräulein Margret heute Abend alleine weggegangen ist? Ich weiß es nicht, junger Mann. Ich habe sie nicht weggehen sehen. Ich sagte nämlich eben schon, weil es drauf ankommt, Herrn Jeschke zu warnen und weil er doch vielleicht Fräulein Margret an die Haustür ich bringt. Ich habe schon nebenan gehört, was Sie sagten. Wir haben ja Glück gehabt, dass wir überhaupt noch Karten kriegten. Och, der Film soll wahnsinnig spannend sein. Aha, so, so, ja. Isa, komm jetzt bitte. Oh, Sie werden ja verstehen, dass wir den Film nicht versäumen wollen, ja, nicht? Ja. Es wäre ja auch sowieso ein Risiko. Ich meine, es ist ja gar nicht sicher, dass Herr Jeschke Fräulein Margret nach Hause bringt. Und wenn er das nun nicht tut, na, dann wäre es ja ganz umsonst, hier zu bleiben. Und diesen Film, den kriegen wir ja nie wieder zu sehen. Er läuft nicht mehr. So, Isa, nun bitte. Ja, doch. Hast du den Hausschlüssel, Helene? Natürlich. Also dann eben nicht, meine Damen. Und viel Vergnügen. Manieren haben diese jungen Leute. Wer hat denn zuletzt gegeben? Sie, Frau Döring? Ja, Frau Meyers gibt jetzt. Mhm. Ach, wer kann denn das nun wieder sein? Ach, Moment mal eben. Eine schrecklich unruhige Bridge-Partie ist das aber heute Abend bei Ihnen. Ich bin sofort wieder da. Bitte? Guten Abend. Guten Abend. Herr Jeschke ist ja wohl nicht zu Hause. Nein, Herr Jeschke ist nicht zu Hause. Vorhin war schon jemand da. Angerufen hat auch schon einer. Das war ich. Ach, dann wissen Sie doch, dass er nicht zu Hause ist. Das habe ich Ihnen doch am Telefon gesagt. Wenn es so dringend ist, dann kann ich ja meinetwegen Ihren Namen aufschreiben und Ihnen den Zettel ins Zimmer legen. Also, wie ist Ihr Name, bitte? Wenn Sie ihn unbedingt aufschreiben wollen, Breckwold. Sie haben den Bleistift fallen lassen. Was sehen Sie mich denn so an? Ich weiß nicht, ich meine, gar nicht. Hier, Ihr Bleistift. Danke. Frau Meyers, wo bleiben Sie denn nur wieder? Ja, ich komme ja schon. Wir spielen nämlich Bridge und wenn ich dann immer an die Tür muss... Irgendwann muss Herr Jeschke ja wohl nach Hause kommen. Ich werde auf ihn warten. Auf ihn warten wollen Sie? Nicht hier bei Ihnen. Unten irgendwo. Ach so. Unten. Ja, ja. Oh. Na, endlich. Sie sollten geben, Frau Meyers. Wie? Ach so, ja. Einen Moment nur eben. Was haben Sie denn? Sie sehen hier ganz verstört aus. Ach, jetzt fällt es mir auf einmal wieder ein. In die Pfälzer Weinstuben wollte er gehen. Wer? Herr Jeschke. Ach so. Ich müsste ihn eigentlich eben mal da anrufen. Jetzt wollen Sie auch noch telefonieren? Ja, das muss ich. Eben an der Tür. Da war dieser Breckwold, von dem der junge Mann vorhin erzählte. Es ist tatsächlich so. Er sucht Herrn Jeschke. Vorhin hat er hier angerufen. Jetzt war er selber da. Ich glaube, es kann wirklich was passieren. Also spielen wir hier eigentlich Bridge oder spielen wir Räuber und Gendarm? Was hat er denn sonst noch gesagt? Außer, dass er Herrn Jeschke sucht. Du lieber Gott, er sucht ihn, als ob das was Besonderes wäre. Ach, eigentlich sagt er auch gar nichts Besonderes, aber er hatte seine unheimliche Art. Er sagte, er will unten warten, bis Herr Jeschke nach Hause kommt. Das ist ja auch nichts Besonderes, aber er sagte das so, so merkwürdig, so drohend. Dann rufen Sie doch lieber in diesem Lokal da an, Frau Meyers. Man kann ja, nicht wissen. Welche Bridge-Partie ist das heute, Mann? Ach, Frau Hahn, es dauert ja doch nur einen Moment. Ich muss nur eben das Lokal noch... im Telefonbuch nachschlagen. Was man von dem Ganzen halten soll, weiß ich nicht. Aber ich finde doch, man soll sich drum kümmern. Frau Meyers kann doch wenigstens anrufen. Wenn man sich immer um alles kümmern wollte, was um einen herum vorgeht, da käme man aus dem Kümmern gar nicht mehr raus. Ich habe die Telefonnummer schon. Einen Augenblick nur. Na, dann können wir ja wohl endlich weiterspielen. Sie können doch später nochmal anrufen. Ja, ich kann ja später nochmal anrufen. Nein, am besten ich probiere es gleich nochmal. Aber das hat doch keinen Zweck. Wer weiß, wie lange da noch telefoniert wird. Können wir jetzt endlich weiterspielen? Ja. Wir haben doch schon so viel Zeit verloren. Ja, spielen wir weiter. Vielleicht rufe ich später noch mal an. Also ich verstehe das nicht. Ich sage, es passiert hier noch ein Mord und alle zucken nur mit den Schultern. Na und? Das können wir ja behalten, wie wir wollen, oder? Das finde ich auch. Das finde ich nicht. Immer ruhig, meine Herren. Bloß kein Krawall hier an meiner Würstchenbude. Das kann ich gar nicht leiden. Geben Sie mir ein paar Würstchen, bitte. Gerne, Fräulein. Mit Senf? Ja, mit. Glauben Sie mir alle nicht, was ich sage? Ach so, vielleicht glauben Sie nicht, dass was passieren kann. Was? Hier? Mitten auf der Straße? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich weiß, dass dieser Breckwold hier in der Gegend herumlauert. Wissen Sie, Leute, die sich immer in alles einmischen, die haben wir gern. Lassen Sie doch andere machen, was sie wollen. Richtig. Und wenn Sie sich gegenseitig den Schädel einschlagen, bitte sehr, sollen Sie doch. Eben, was geht Sie dort an? Genauso wenig wie uns hier alle. Von mir aus soll jeder machen, was da lustig ist. Oh, ihr Würstchen, bitte. Dankeschön. Dass jemand wirklich einen umbringen kann, wegen eines Mädchens. Oh, Fräulein, warum nicht? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand auch ihretwegen zu allerlei imstande wäre. Wen darf ich für Sie umbringen, bitte? Auch noch Witze machen! Es gibt welche, die müssen immer anderen Vorschriften machen. Ne? Die muss man immer erst fragen, ob man doch einen Witz machen darf. Also hier in der Gegend ist noch nie was passiert, solange meine Würstchenbude hier steht. Deswegen kann ja heute trotzdem was passieren. Ach, so leicht ist das ja nicht, jemand hier mitten auf der Straße umzubringen. Oh, Fräulein, das will ich nicht sagen. Der Mensch ist verhältnismäßig bequem umzubringen. Er ist einerseits unerhört zäh, aber andererseits ist er empfindlich wie ein dünner Luftballon. Man braucht ihn nur anzupieken, dann stirbt er gleich in sich zusammen. Ein ganz kleines rundes Loch im Kopf genügt schon, oder ein ganz kleiner Stich in die Brust? Nun hören Sie aber auf. Keine Nerven, Fräulein. Es ist doch unglaublich, kein Mensch hört einem zu, keiner rührt einen Finger. Jeder kümmert sich nur um sich und seinen eigenen Kram. Sie alle hier. Wenn einer krepiert, den Sie nicht mal kennen, was geht Sie das an, nicht? Was haben Sie damit zu tun? Das kann Ihnen doch egal sein. Ihre Würstchen wollen Sie essen, nicht? Ihre Ruhe wollen Sie haben. Nun machen Sie aber mal einen Punkt, ja? Prediger in der Wüste ist wohl sein Beruf. Ach, soll das wieder ein Witz sein, hm? Das ist doch nicht mal wieder so dummes Zeug. Das ist nun mal mein Beruf. Ich bin Schauspieler. Hören Sie doch auf mit Ihren blöden Witzen. Sachte, nun hören Sie aber mal auf. Sonst hole ich gleich die Polizei. Das ist sicher. Die Polizei? Ja. Dann habe ich ja noch gar nicht gedacht. Natürlich. Die muss sich doch drum kümmern. Einen Mord muss doch die Polizei verhindern. Das muss sie doch. Wo ist denn das nächste Revier? Die erste rechts, gleich um die Ecke. Erste rechts, danke. Bitte. Es gibt Leute, die rennen mit allem gleich zur Polizei. Solche, die haben wir gern. Ah, lassen Sie ihn doch. Vielleicht machen die was auf der Polizei. Jedenfalls will ich hier keinen Krawall haben an meiner Würstchenbude. Also, Fräulein, wie ist das mit uns? Es wäre mir natürlich bequemer, wenn ich nicht erst jemand umzubringen brauchte, ihretwegen. Sie können aber ganz schön zynisch sein. Na, irgendwie muss man doch mit dem Leben fertig. Herr Kommissar, ich sage Ihnen doch, ich weiß es. Ich weiß, dass er es tut. Na, nur mal langsam, langsam. Aber verstehen Sie nicht, Herr Kommissar, es eilt doch. Jeden Moment kann es zu spät sein. Jetzt nehmen Sie erstmal Ihr Platz und dann erzählen Sie mir nochmal alles. Aber ganz ruhig und der Reihe nach. Nicht so aufgeregt. Also ich verstehe das nicht. Jeden Augenblick kann Mord passieren. Was heißt denn da ruhig und der Reihe nach? Weil wir sonst nicht weiterkommen. Also erzählen Sie, wer ist bedroht? Wie heißt der Mann? Günther Jetschke. Kennen Sie ihn persönlich? Ja. Also das heißt, ich meine, näher kenne ich ihn nicht, aber er wohnt im selben Haus wie ich und seit einem Jahr. Er ist ein anständiger Kerl. Soweit kenne ich ihn. Ob ein anständiger Kerl ist oder nicht, das spielt doch hier keine Rolle. Und wer bedroht ihn? Ein gewisser Breckwold. Vorname? Das weiß ich nicht. Wohnhaft? Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass er laut gesagt hat, er bringt ihn um. In Hilmers Bierstuben, sagten Sie? Ja. Haben Sie gesehen, ob er eine Waffe bei sich hatte? Das nicht, aber... Sie haben also keinen Revolver, kein Messer, keinen Totschläger oder etwas Ähnliches gesehen? Nein, aber irgendwas hat er bei sich gehabt, das ist sicher. Das ist eben nicht sicher. Da Sie nichts gesehen haben, ist das Ganze erstmal nur eine Vermutung von Ihnen. Aber Herr Kommissar, ich sage Ihnen doch, also ich schwöre Ihnen... Sie... Das machen Sie lieber nicht. Aber ich habe doch gehört, selber gehört, wie er gesagt hat, dass er ihn umbringen will. Und alle anderen in der Kneipe haben es auch gehört. Moment mal. Was hat er wörtlich gesagt? Aber ganz wörtlich. Er hat gesagt, also den lege ich um, hat er gesagt. Heute Abend noch. Na ja. Sehen Sie mal, sowas sagt man doch leicht in der Erregung. Wie oft haben wir das hier schon erlebt? Was glauben Sie? Wenn wir da jedes Mal eingreifen wollen. Herr Kommissar, also ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt nicht eingreifen, Moment, dann... Moment mal, junger Mann. Ob ich hier eingreife oder nicht, das ist meine Sache. Was Sie mir erzählen, muss nämlich glaubhaft sein. So steht es im Gesetz. Glaubhaft. Und bis jetzt kommt mir doch alles ziemlich windig vor. Aber abgesehen davon, Sie können mir ja nicht mal sagen, wo dieser Breckvold jetzt ist. Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Irgendwo in der Gegend, wo Jeschke wohnt. In der Gegend? Das ist aber ein ziemlich weiter Begriff, Sie. Haben Sie ihn da gesehen? Nein, das nicht. Aber er hat doch gesagt, er lauert ihm da auf. Wir wollen doch mal eben zusammenfassen. Eine Waffe haben Sie bei diesem Breckvold nicht gesehen. Nein. Aber Sie haben gehört, wie er erklärte, diesen Jeschke, der Ihnen bekannt ist, umbringen zu wollen. Ja, eben. Also, Herr Kommissar, was unternehmen Sie denn jetzt? Nichts. Aber das geht doch nicht. Doch, das geht. Mit Ihren Angaben kann ich nichts anfangen. Und noch ist ja nichts passiert. Was, Sie wollen nicht eingreifen? Sie wollen nichts tun? Einfach gar nichts? Eingreifen kann ich erst, wenn etwas passiert ist. Ach, wenn etwas passiert ist, wollen Sie erst eingreifen. Wenn es zu spät ist. Gehen Sie mal ruhig nach Hause, es wird schon nichts. Ja, es wird schon nichts passieren. Das ist genau das, was Sie alle sagen. Es wird schon nichts passieren. Na ja, sehen Sie, ich bin also nicht der Einzige, der diesen Eindruck hat. Sie sollten sich jetzt beruhigen. Sie haben ja Ihre Pflicht getan. Herr Kommissar, meinen Sie nicht, dass man manchmal ruhig etwas mehr tun sollte, als nur eben gerade seine Pflicht? Ich darf hier nur meine Pflicht tun, aber nicht mehr. Wachtmeister Hanke. Herr Kommissar. Nehmen Sie mal eben die Personalien auf hier von dem jungen Mann. Für alle Fälle. Jawohl, Herr Kommissar. So, dann kommen Sie eben mal mit. Margret, ist irgendetwas mit dir? Warum meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Abend schon das Gefühl, als ob dich irgendetwas bedrückte. Dass du das gleich merkst. Als wir uns trafen, habe ich schon gemerkt. Was ist denn mit dir? Er hat mir geschrieben. Breckvold? Ja. Ach, kann er dich denn nicht endlich in Ruhe lassen? Was hat er dir geschrieben? Ich weiß es nicht. Es war sicher dumm von mir. Ich habe den Brief nicht aufgemacht. Ich habe ihn so wieder zurückgeschickt. Und jetzt habe ich Angst. Ich hätte ihn lieber lesen sollen. Aber wovor hast du denn Angst? Vor irgendetwas. Ich weiß es selber nicht. Ohne dass ich es will, denke ich immer darüber nach, was er mir geschrieben haben kann. Warum lässt er dich nicht in Frieden? Er muss doch einsehen, dass es keinen Zweck hat. Er ist nicht einer, der etwas einsehen kann. Deswegen hatte ich ja auch Angst davor, ihm zu sagen, dass wir uns nicht mehr sehen können und legte ihm eben nur den Brief hin. Aber ich muss noch einmal mit ihm sprechen. Ich habe sonst keine Ruhe. Margret, tu das nicht. Ich muss es. Ich habe schon versucht, ihn zu erreichen. Auch vorhin, als du telefonieren gingst? Ja. Zweimal habe ich angerufen. Aber er ist nicht da, er ist weggegangen. Ja, wirst du denn jetzt? Heute Abend noch mit ihm sprechen? Vielleicht. Nur um diese Unruhe loszuwerden. Bitte, Margret, tu das nicht. Wenn du meinst, es wäre besser, noch mal mit ihm zu reden, gut. Aber doch nicht heute Abend noch. Tu das nicht. Also schön. Wollen wir gehen? Ja. Ich bring dich nach Hause. Es ist merkwürdig. Was meinst du? Ach, dass man so ein unbestimmtes Gefühl von Angst haben kann. Eigentlich weiß man gar nicht, warum und wovor man Angst hat, aber man kann gegen dieses Gefühl nicht an. Es ist einfach da. Ach, nur wegen dieses Briefes, den du nicht gelesen hast? Ich weiß nicht, ob es nur das ist. Vielleicht. So. Das hätten wir ja dann. Meine Personalien wollten Sie haben, aber tun wollen Sie nichts. Personalien sind in jedem Fall immer wichtig. Nehmen Sie mal an, es passiert doch noch was. Ja, und? Was dann? Ich meine, dann wäre es ja schon wichtig, dass Sie es schon angezeigt haben. Aber mit Personalien. Ich kann ja hier nicht ins Protokoll schreiben, es erscheint ein Mensch und gibt Folgendes an. Ein Mensch, das ist doch gar nichts. Hier muss stehen, es erscheint Herr Robert Wiese, geboren, wohnhaft, Beruf und so weiter und gibt an. Ich meine, ohne Personalien existiert doch ein Mensch noch gar nicht. Ja. Aber unternehmen werden Sie nichts, was? Ich sag's Ihnen doch, das müssen Sie doch verstehen. Wo keine Leiche ist, da ist auch noch kein Mord. Das ist doch logisch. Ob das so logisch ist, das weiß ich nicht, Sie. Ich weiß nur, dass Sie nichts tun. Na ja, gut, das kann ich auch nicht ändern. Aber jetzt... Jetzt kann ich auch nichts mehr tun, verstehen Sie? Ich auch nicht. Also, auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Komischer Mensch. Ich glaube ja nicht, dass die Polizei da was macht. Na, sagen Sie das nicht. Die kommen doch schon mit Tatütata angebraust. Wenn irgendwo eine Katze auf dem Dach sitzt, dann kann ich wieder runter. Allerdings, ja, da haben Sie recht. So was gibt's. Ja, das habe ich erst neulich in der Zeitung gelesen. 6 Mann hoch sind sie angekommen, um eine Katze zu retten. Trotzdem, Fräulein, ich bin nicht sicher, dass uns hier noch etwas geboten wird. Wie wär's denn, wir gingen zusammen noch irgendwo hin, wir zwei? Hä? Sie meinen wohl, das wäre spannender. Oh, ja doch. Ich aber nicht. Glauben Sie mir, Fräulein, wenn hier wirklich noch etwas passieren sollte, so spannend ist das gar nicht. In der Wirklichkeit ist ein Mord ganz langweilig. Im Film und auf der Bühne macht man es nur so spannend. Ich bin Schauspieler. Ich weiß das. Nehmen Sie zum Beispiel nur diesen eifersüchtigen Klotz Othello. Was für ein Theater macht der, bevor er seine werte Gemahlin endlich erdolcht? Rennt stundenlang herum und macht sich interessant. Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Na, der macht es spannend. Aber hier? Was können Sie denn hier schon erleben? Bestenfalls hören Sie es irgendwo in der Nähe knallen. Also spannend ist das weiter nicht. Ich bin nicht hier, um irgendwas Spannendes zu erleben. Geben Sie mir eine Selters, bitte. Eine Selters, gern, Fräulein. Aber doch auch nicht nur, um hier eine Selters zu trinken. Nein, um auf jemand hier zu warten, damit Sie es wissen. So. Ist es vielleicht der da kommt? Nein. Dann bleibe ich auch noch ein bisschen. Vielleicht kommt er gar nicht mehr. Der Junge ist richtig. Gott, der geht ran, der lässt nicht locker. Guten Abend. Was darf sein, bitte? Kennen Sie einen Jeschke? Jeschke? Jeschke? Ja, das heißt nur ganz flüchtig. Er kommt hier manchmal. Er wohnt nämlich im Eckhaus drüben. Vielleicht fragen Sie da mal nach. Im ersten Stock? Da war ich schon. Ach so, er ist nicht zu Hause? Nein, eben. Ich warte schon den ganzen Abend auf den Moment, wo er nach Hause kommt. Auf den Moment? Ja. Was ist denn daran so komisch? Nein, gar nichts. Ich frag ja nur. Was sehen Sie mich eigentlich alle so an? Was denn wir? Wieso denn? Ja, Sie auch. Also nicht der Dick wüsste. Ja? Naja, man kann sich ja irren. Es irrt der Mensch, solange er lebt. Was ist? Wer sind Sie denn? Ein Irrer. Ich meine, auch ein Mensch, der irrt. So komisch finde ich das nun wieder nicht. Guten Abend. Guten Abend. Halb zwölf schon. Ja, halb zwölf. Stimmt. Das war er. Das war doch dieser Breckwald. Natürlich war es. Haben Sie es auch gleich gemerkt? Na, das war ja wohl weiter nicht schwer. Aber warum hat denn keiner von Ihnen irgendwas gesagt oder getan? Na, was hätten wir tun sollen? Na, wir werden uns hüten, uns einzumischen in sowas. Sagt meine Frau auch immer. Max sagt sie, wenn irgendwas los ist, halte ich raus. Ist immer das Beste. Hat sie vollkommen recht. In solchem Fall, da brauchen sie bloß irgendwas sagen oder womöglich jemanden anzufassen. Bums, da sitzen sie mit auf der Anklagebank, da wissen sie gar nicht, wie sie da hingekommen sind. Eben. Überhaupt, was hätten wir da machen können? Hm? Gar nicht. Naja, machen, aber man hätte ihm doch vielleicht irgendwas sagen können. Da hat die Dame natürlich recht. Man hätte ihm vielleicht davon abraten können, einen Mord zu begehen. Sie? Lassen Sie das lieber. Nein, wirklich. Man hätte ihm zum Beispiel auch zart auf die Folgen aufmerksam machen können, die so eine Sache hat. Mein Herr, nehmen wir einmal an, das Unternehmen gelingt Ihnen mühelos und Ihr Herr Jeschke ist eine Leiche. Schön. Aber was nun? Hören Sie doch auf. Warum? Ich überlege doch, was wir ihm eventuell hätten sagen können. Nun lassen Sie ihn doch, Fräulein, lassen Sie ihn. Witz hat er, der Junge. Was also, für Humor. Also, was nun nachher? Ein Mord, mein Herr, muss sorgfältig überlegt sein. Haben Sie an ein Alibi gedacht oder handeln Sie im Affekt? Wenn ja, rate ich Ihnen dringend ab. Auf jeden Fall werden Sie einige Scherereien haben. Darauf müssen Sie gefasst sein. Vielleicht macht Ihnen Ihr Gewissen nach der Tat viel mehr zu schaffen, als Sie ahnen. Nachts können Sie nicht mehr richtig schlafen. Immer sehen Sie die Leiche vor sich. Die verdrehten Augen des Herrn Jeschke. Das Blut, das ihm aus der Stirn säckert. Hören Sie auf, ja, hören Sie auf! Aber sofort, Fräulein. Wenn es Ihnen auf die Nerven geht, selbstverständlich. Aber ruhig, Fräulein, ruhig. Es ist doch gar nichts passiert. Und man weiß, ob überhaupt was passiert. Also ich glaube nicht mehr dran. Wir haben uns ja alle verrückt machen lassen von dem ganzen Gerede. Vielleicht ist überhaupt gar nichts dran. Alles nur Einbildung. Außerdem, wahr ist es ja, man kann sich doch nicht einfach hinstellen und irgendeinem sagen, bringen Sie keinen um. So ist es. Wenn es nur gar nicht vorhat, haben Sie eine ganz schöne Beleidigungsklage auf dem Hals oder was mehr noch. Also reden wir nicht mehr davon. Gut. Erledigt. Ausgezeichnet. Ja. Bevor wir den Mord hier nicht serviert kriegen, reden wir nicht mehr davon. Fangen Sie schon wieder an. Verzeihung, Fräulein. Aber ich sehe mit Vergnügen, dass der Herr anscheinend nicht mehr kommt, auf den Sie warten. Wie lange geben wir ihm noch, wir zwei? Ich schlage vor, 3 Minuten, hm? Oder 5? Der hat eine Ausdauer, was? Der Junge ist richtig. Was war das? Ich glaube, das war ein Schuss. Ganz sicher. Da hat jemand geschossen. Glauben Sie wirklich? Ich weiß nicht, wenn ein Autoreifen platzt, das hört sich genauso an. Sehen Sie doch, da laufen Leute zusammen. Was habe ich zu zahlen? Ich möchte darüber. Ich muss sehen, was da los ist. 1,30 haben Sie. Ich möchte auch bezahlen. Bitte sehr, bleiben Sie mal lieber hier bei mir, Fräulein. Das ist bestimmt nichts für Sie. Lassen Sie mich endlich in Frieden. Was ist denn passiert da hinten? Da ist jemand erschossen worden, ein junger Mann. Mitten auf der Straße. Wer ist es? Wie heißt er? Wer denn, Fräulein? Ich meine, der erschossen worden ist. Wie heißt er? Habt ihr das gehört? Wie er heißt, fragt sie. Ich hätte ihn ja gerne gefragt, Fräulein, aber da konnte er schon nicht mehr antworten. Das Dollste ist, der andere schießt ihn über den Haufen und bleibt dann seelenruhig stehen und lässt sich festnehmen. Tja, sowas Dämliches habe ich auch noch nicht gesehen. Legt einen um und türmt nicht. Na, jedenfalls, den Schreck müssen wir erstmal runterspielen. Ja, was gibt's denn hier zu trinken? Ich führe keinen Alkohol. Pech. Habt ihr das gesehen? Der hat ihn doch abgeknallt aus nicht mehr als 3 oder 4 Metern. Hat wohl gedacht, sicher ist sicher. Also wenn Sie keinen Schnaps haben, dann geben Sie mir jetzt ein paar Würstchen. Tut mir leid, ich mache zu. Was denn zu? Jetzt? Wieso machen Sie denn jetzt zu? Also gibt's denn hier nichts mehr? Nein, ich mache zu. Ich verkaufe heute Abend nichts mehr. Sonst haben Sie doch immer länger auf. Ich kenne Sie doch hier. Sonst ja, aber heute Abend nicht. So was Verrücktes. Das Geschäft blöd und der macht seine Bude dicht. Dem ist es wohl in die Glieder gefahren. Was soll denn das heißen? Man wird doch hier was kriegen können. Tut mir leid, bei mir nicht mehr. Ach, lassen Sie doch. Der war wohl nicht im Krieg, der hat keine Nerven. Vom Geschäft versteht er jedenfalls nicht. Hören Sie drauf, ja? Gehen Sie alle. Hier gibt's nichts, ich verkaufe nichts mehr. Gehen Sie. Na was denn, was denn? Gehen Sie doch, gehen Sie. Lass ihn doch, gehen wir also woanders hin. Schnaps hat er sowieso keinen. Los, kommt also hier, schön. Dieser ich Spinner. Für einen noch nicht, das Leben geht ja doch weiter. Sie sind ja noch da. Ich gehe gleich. Wissen Sie, manchmal stehe ich auch auf der Bühne zuletzt allein da und rede noch ein bisschen was und gehe dann auch. Jedenfalls mache ich jetzt das Licht aus. Finden Sie eigentlich, dass wir schuld sind? Woran? An dem Mord? Das war nur so eine Idee. Gute Nacht. Sollen wir dran schuld sein? Wir brachten das Hörspiel »Viele waren dabei« von Christian Bock. Die Personen und ihre Sprecher waren Robert Martin Hirte, Breckwald Pinkas Braun, Arbeiter Hans-Otto Hilke, Frau Meyers Lieselotte Bettin, Frau Lohmann Elisabeth Kuhlmann, Herr Lohmann Gerd Fricke, Bekannter Heinz Stöber, Direktor Gerhard Ritter, Schauspieler Hans Werres, Max Hans-Martin Kötternich, das Mädchen Rosemarie Weindl, Kommissar Ernst-Walter Mitulski, Jeschke Herbert Bötticher, Margret Irene Marholt, Wachtmeister Erwin Scherschel, Sprecher Friedrich Schönfelder. Ferner sprachen Otti Schütz, Friedel Wey, Sophie Koseus, Maria Madeleine Matzen, Enne von Werden, Ernst Altmann, Gerd Benowski, Heinz Meyer, Robert Seibert, Johannes Schütz, Volker Spahr und Kurt-Heinz Welke. Ton Reinhard Krawulski. Regie Matthias Neumann.